Kapitel 30 von Der Chancellor, gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn. Fortsetzung vom 7. Dezember. Jetzt trägt uns also ein anderer schwimmender Apparat. Versinken kann er zwar nicht, denn die Balken, aus denen er besteht, müssen unter allen Verhältnissen auf der Oberfläche bleiben. Doch wird ihn das Meer nicht zertrümmern? Wird es nicht die Taue zerreißen, die ihn verbinden? Von 28 Personen, die der Chancellor bei seiner Abfahrt von Charleston trug, sind schon 10 umgekommen. Wir sind noch 18. 18 auf einem Flosse, das auf 40 Fuß Länge eine Breite von etwa 20 Fuß bietet. Hier folgen die Namen der Überlebenden. Die Herren Letourneur, der Ingenieur Falsten, Miss Herbey und ich als Passagiere. Kapitän Curtis, Lieutenant Walter, der Hochbootsmann, der Steward Hobbart, der Koch Jynxtrop, der Zimmermann Daoulas. Endlich die 7 Matrosen Austin, Owen, Wilson, O'Ready, Burke, Sandon und Flaypaw. Hat uns der Himmel in den 72 Tagen seit unserer Abfahrt von der amerikanischen Küste nun hinreichend geprüft und seine Hand schwer genug auf uns gelegt? Auch der Vertrauensvollste würde das nicht zu hoffen wagen. Doch lassen wir die Zukunft, denken nur an die Gegenwart und fahren wir fort, die Szenen dieses Dramas in der Reihenfolge, wie sie sich entwickeln, zu registrieren. Die Passagiere des Flosses sind bekannt. Welches sind aber ihre Hilfsmittel? Robert Curtis hat nichts anderes einschiffen lassen können, als was von den schon aus der Kombüse entnommenen Provisionen übrig war, deren größter Teil damals, als das Verdeck des Chancellor überflutet wurde, verdorben ist. Nur wenig verbleibt uns, wenn man bedenkt, dass 18 Personen zu ernähren sind und wie lange es dauern kann, bis uns ein Schiff begegnet oder wir Land in Sicht bekommen. Ein Fass Schiffszwieback, ein Fass getrocknetes Fleisch, ein kleines Tönnchen Branntwein, 2 Behälter mit Wasser – das ist alles, was zusammengerafft werden konnte, so dass wir uns vom ersten Tage an mit zugemessenen Rationen begnügen müssen. An Kleidungsstücken zum Wechseln besitzen wir ganz und gar nichts. Einige Segel dienen uns als Decken und Schutzdächer. Die Werkzeuge des Zimmermanns Daoulas, der Sextant, die Busole, eine Karte, unsere Taschenmesser, ein metallener Siedekessel und eine Weißblechtasse, welche den alten Irländer O'Ready noch niemals verlassen hat, das sind die Instrumente und Geräte, die noch übrig sind. Denn alle die auf dem Verdeck schon niedergelegten und für das erste Floß bestimmten Kästen sind schon bei dem teilweise Versinken des Schiffes verloren gegangen. Und seit dieser Zeit hat niemand mehr in den Kielraum dringen können. So ist also unsere Lage. Sie ist schwierig, doch nicht verzweifelt. Leider liegt die Befürchtung nahe, dass mehr als einem mit der physischen Kraft auch die Seelenstärke schwinden wird, und es befinden sich einige unter uns, welche nur schwer im Zaume zu halten sein werden. Ende des 30. Kapitels. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.